Kundgabe 3639. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.12.1945. Ausnützen der Endzeit. Seelenarbeit. Euer Erdenleben währet nur noch kurze Zeit. Und so müsset ihr jeden Tag und jede Stunde nützen zur Vervollkommnung eurer Seelen. Denn so die Stunde des Endes gekommen ist, werdet ihr bewertet nach eurer Seelenarbeit auf Erden. Ihr, die ihr noch vor dem letzten Ende das irdische Leben verlieret, euch ist nicht mehr viel Zeit gegeben, und darum werdet ihr ständig darauf hingewiesen, auf dass ihr nicht lau werdet an eurer Seelenarbeit. Ihr könnt auch in kurzer Zeit noch hohe geistige Fortschritte machen, so ihr der großen Not um euch achtet, so ihr hilfsbereit seid und in uneigennütziger Nächstenliebe die Not zu lindern sucht. Ihr könnt immer inniger die Verbindung herstellen mit eurem Vater von Ewigkeit und dadurch Gnaden im Übermaß empfangen, so dass ihr ausreifen könnt in kurzer Zeit und euch euer leibliches Ende nicht zu schrecken braucht. Darum spricht Gott ständig durch seine Werkzeuge auf Erden. Er kündigt den Menschen das Ende an. Er kündigt seinen Eingriff durch die Naturgewalten an, immer die Menschen hinweisend, dass sie mit einem zeitigen Ableben rechnen müssen, um ihnen Gelegenheit zu geben, emsig tätig zu sein und für ihr geistiges Wohl zu sorgen. Und der Tag ist nicht mehr fern. Die Wissenden sollen überaus eifrig sein und das geistige Wohl allen irdischen Sorgen voransetzen. Die Unwissenden aber belehret Gott selbst durch die Not, indem er sich ihnen dadurch immer wieder nahe zu bringen sucht, indem er die Menschen bewegen will, ihn zu rufen und also zur Erkenntnis ihrer Schwäche zu kommen. Und immer wieder sendet er ihnen seine Boten entgegen, die ihnen Kunde geben sollen von dem bevorstehenden Ende. Es wird niemand ungewarnt und ungemahnt bleiben. Jedem wird in anderer Weise Kenntnis gegeben werden vom Kommenden, auf dass sie ernstlich ihrer Seelen gedenken und reifen können. Doch wer diese Zeit ungenützt lässt, der hat ein schweres Los im Jenseits zu erwarten und muss dort das auf Erden Versäumte nachholen, was endlos lange Zeit dauern kann. Das Erdenleben währet nicht mehr lange, denn auch das Ende steht kurz bevor. Und dies bedenket, die ihr noch zu sehr dem Irdischen anhanget, die ihr irdische Güter zu erringen trachtet und wenig geistige Güter aufzuweisen habt. Bedenket, dass ihr alles hingeben müsset am Ende und nur geistige Güter euren Reichtum ausmachen. Und darum suchet, diese zu vermehren. Strebet ernstlich nach Vollkommenheit, nach Weisheit aus Gott und sichert euch dadurch das ewige Leben, so ihr das irdische Leben hingeben müsset. Wann und wie es Gott beschlossen hat, seit Ewigkeit. Amen.